Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Im historischen Gedächtnis ist er gemeinhin als Russlandfeldzug verankert. Hinter diesem Begriff liegen 28 Millionen Tote, allein auf Seiten der UdSSR, Opfer des deutschen Überfalls und der Besetzung bis 1944. Anfang und Ende des Feldzugs sind bekannt. Und wie so oft sind es die Jubiläen, die zum Erinnern auffordern. In diesen Tagen wird der Toten von Stalingrad gedacht. Und der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Verfolgten des Nationalsozialismus. Beide Daten sind für uns heute Anlass, das Hörspiel »Der Dienst« von Paul Kohl zu senden. In Zeiten der Perestroika, kurz nach der Wende, beschloss der Autor Paul Kohl, der Route der deutschen Armee durch unzählige Orte in der Sowjetunion nachzureisen, die Menschen zu befragen, in Archiven zu recherchieren. Entstanden sind danach 1990 sein Sachbuch »Ich wundere mich, dass ich noch lebe« und später der dokumentarische Roman »Schöne Grüße aus Minsk«. Das Hörspiel, das Sie heute hören, wurde 1991 produziert. Es besteht aus Ausschnitten von Prozessakten eines Verfahrens in Minsk, das im Januar 1946 stattfand. Die Inszenierung von Stefanie Hoster versucht, die Tatsachen, die zur Sprache kommen und die Haltung der Täter, in eine trockene Form zu bringen, sie in gewissem Sinne zu entemotionalisieren. Die Störgeräusche, die Sie im Laufe des Stücks öfter unvermittelt hören werden, sind beabsichtigt und Teil der Inszenierung. Der Dienst von Paul Kohl. Mittmann Bruno, 44 Jahre, Gendarmeriewachtmeister, von Beruf Bauer und Gastwirt. Und Hess Franz, 36 Jahre, Angehöriger des Sonderkommandos 8, von Beruf Schmied. Mittmann. Am 28. September 1941 bin ich mit 20 Gendarmen nach Marina Gorka gefahren. Hess. Ich war am 16. November 1941 in Riga. Als wir in Marina Gorka ankamen, waren da schon 1200 Personen versammelt. In Riga gab man uns Uniformen, Waffen, staffierte man uns aus. Auch Frauen und Kinder. Dann schickte man uns als Sonderkommando nach Minsk. Von der Gendarmerie und Sicherheitspolizei zusammengetrieben. Am 1. oder am 2. Dezember 1941 waren wir dann in Minsk. 1 Kilometer vom Dorf entfernt, mit dem Gesicht nach unten. Da haben wir erst erfahren, was wir eigentlich zu tun haben. In die Gruben. Ich wurde zur Wache eingeteilt. Mit der MP in den Nacken geschossen. Ich habe ein Haus bewacht. Von oben. Wir mussten ein Gebäude bewachen. Dann die zweite Partie. Auf die ersten. Wieder mit dem Gesicht nach unten. Das war ein Militärgebäude. Auch in den Nacken. Ja, wir mussten ein spezielles Militärgebäude bewachen. Und dann die dritte Schicht. Circa 1200. Das waren militärische Ämter. Einrichtungen. Ich ging mit meinen Kameraden in die Wohnung und holte die Sachen heraus. Das war die Sicherheitspolizei und der Sicherheitsdienst. Kleider, Schuhe, was da war. Ja, so ist es. Die mussten wir bewachen. Ja. Auf die LKWs geladen und nach Minsk geschafft. In Minsk war ich unter Scharführer Burgdorf unterstellt. Persönlich habe ich nur 4 erschossen. Er war der Zugführer unseres Sonderkommandos. Nein, nur 4 und ein paar Kinder. Unser Sonderkommando war Standartenführer Erlinger unterstellt. weil sie nur verwundet waren. Langgut Karl, 47 Jahre, erster Lageroffizier, von Beruf Polizeibeamter. Langgut? Das war der Plan des Oberleutnant Freier von Röder. Kommandant des Dulag 131. Am 4. oder 5. Dezember 41. Nein, nicht ich. Und Obersturm gab den Befehl dazu. Lager Nummer 2 des Durchgangslagers 131 in Bobruisk. 18.000 Gefangene. Befehl vom OKW Berlin. Sie wären sowieso verhungert. Die Lager überfüllt. Waggons oder andere Transportmittel zum Abtransport der Kriegsgefangenen trotz aller Bemühungen nicht zu erhalten. Am 6. November 1941 kam der Leiter des Sonderkommandos, um die Brandstiftung vorzubereiten. In der Kaserne. Als hätten die Gefangene das Feuer selbst gelegt, um fliehen zu können. Benzinkanister. Lackfarben zur Verschönerung des Lagers. Ich sollte sagen, Lackfarben, wenn man mich fragt. Am 7. November um 15 Uhr kam die erste Feuermeldung. Im zweiten Stock der Kaserne. Dass alle 18.000 nicht auf einmal aus der Kaserne herauskamen, kann man sich ja denken. Die Treppen brannten oder waren verstopft. Sie sprangen vom zweiten Stock herab. 4 Maschinengewehrposten. Rund um das Lager. Ein paar Tausende kamen auf den Hof. Die Panik war normal. Mit den MGs in die Menge hineingeschossen. Am nächsten Morgen um 8 Uhr sind wir durch das Lager gegangen. Lager ist nicht mehr die richtige Bezeichnung dafür. Alles niedergebrannt. Und die Haufen von Leichen. Wie viele verbrannt oder erschossen oder sonst irgendwie umgekommen sind, das war nicht festzustellen. 4.000. Ja. 4.000. Ich habe die Ausgänge der Kaserne nicht verriegelt. Ich habe nur gezeigt, wo sie sind. Koch Hans, 31 Jahre, Führer der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, Polizeiinspektor. Eick Paul, 48 Jahre, stellvertretender Ortskommandant. Herf Eberhard, 58 Jahre, Kommandeur der Ordnungspolizei in Minsk. Koch? Ja, das stimmt. Ich war Führer der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes von Aryol, Borisow, Slonim und Oscha. Eick? Ich kam im Juli 1941 nach Oscha. Ich war dort stellvertretender Ortskommandant. Herf? Die Gefängnisse und auch die Lager in Weißrussland waren mir unterstellt. Das war Sache der deutschen Polizei. Ich wurde zum Leiter der Feldkommandantur Baron Ascheberg bestellt. Von ihm bekam ich den Auftrag, in Orscha ein Ghetto zu errichten. Wir haben in Aryol ein Konzentrationslager errichtet, das wir Arbeitslager nannten. Ja, die Verwaltung der Konzentrationslager in Weißrussland gehörte zu meiner Arbeit. Wir mussten eine geeignete Gegend finden, um das Ghetto gut kontrollieren zu können. Und um das Ghetto Stacheldraht ziehen zu können. 3 Monate blieb die jüdische Bevölkerung in diesem Ghetto. Dann wurden sie erschossen. Mir waren 3 Lager in Minsk unterstellt. 1756 Ghettobewohner. Dorthin brachten wir die Leute, die unter dem Verdacht standen, Kommunisten zu sein. Jawohl, ich war in Aryol Gestapo-Leiter. Ja, das stimmt. Ja, das ist korrekt. Ich war für die Lagerverwaltung zuständig. Auch für die Lagerordnung, natürlich. Obersturmführer Reschke hat mich angerufen und mir gesagt, morgen leeren wir das Ghetto. Da haben wir noch einen Rundgang durch das Ghetto gemacht. Wir haben die Verhöre nur deshalb durchgeführt, um vorzutäuschen, wir seien eine Polizeieinheit. An das Lager in Trostenes kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir haben in Aryol und Bryansk ungefähr 2000 Menschen erschossen. Der Leiter der Ortskommandantur ließ das Ghetto bewachen. Nein, ich war nicht der Leiter der Ortskommandantur. Ich habe nur die Leute zur Ghettobewachung zur Verfügung gestellt. Vielleicht hat es dieses Lager gar nicht gegeben. Wenn es dieses Lager gab, dann war es mir unterstellt. Es reichte schon, wenn der Festgenommene erklärte, dass er Kommunist oder Partisan ist. Wir haben ihm Nähnadeln unter die Fingernägel gedrückt. Nein, ich habe die Juden nicht aus dem Ghetto herausgeholt. Ich habe nur aussortiert. Wir haben sie verprügelt mit der Peitsche oder dem Stock, bis sie sagten, dass sie Kommunisten sind. Dann wurden sie erschossen oder in die Gaswagen gesteckt. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen, wie wir die Juden im Minsker Ghetto erschossen haben. Dann bin ich sofort zum Exekutionsort gefahren. Die Erschießungen begannen morgens. Punkt 7 Uhr. Meine Aufgabe bestand darin, das Ghetto außen zu bewachen. Ich musste ausrechnen, wie viele Wachen dafür notwendig sind. Ich war an der Erschießung dieser 1756 Menschen nicht beteiligt. Ich habe nur 10 meiner Leute zur Bewachung des Exekutionsortes bereitgestellt. Mit der Erschießung selbst hatte ich nichts zu tun. Die hat der SD durchgeführt. Der Sicherheitsdienst. Ich habe nur zusätzlich Polizeikräfte zur Verfügung gestellt. Langguth Karl, 47 Jahre, erster Lageroffizier. Von Beruf Polizeibeamter, Gestapo. Das war im Dezember 41. 50 offene Eisenbahnwaggons. Ich habe nur mitgeholfen, die Gefangenen auszuladen. Ungefähr 3200 Gefangene. Weiß ich nicht. Erfroren. Fast alle. Die Böschung hinuntergeworfen. Die Leichen. Das geschah öfters. In offenen Waggons. Bei minus 30 Grad. Es wäre sinnlos gewesen, die offenen Waggons zu heizen. In geschlossenen Waggons war Feuermachen streng verboten, wegen Brandgefahr. So hieß es in der Weisung. Wir hatten eine Weisung Nummer 38-4, laut der es streng verboten war, in den Waggons Feuer zu machen. Ich war von 1939 an bei der Polizei, bei der Gestapo. Am 18. August 1941 habe ich das Lager Nummer 131 in Bobruisk übernommen, als erster Offizier des Lagers. Im August 1941 hatten wir 18.000 Kriegsgefangene, im November 1941 schon 60.000. Ein Durchgangslager. Das Dulag Nummer 131. Nein. Kein Wasser, keine Toiletten. Fast alle mussten sich Tag und Nacht im Freien aufhalten. 100 Gramm Brot und einen halben Liter Suppe. Das ist korrekt. Brühe. Täglich. Im Oktober und im November täglich 600 bis 800. Später bis 1000. Täglich. Hunger, Krankheiten, Erschöpfung durch die Arbeiten, Erfrieren. Die Leichen der verhungerten Kameraden. Aus Hunger. Ja, sie haben sie gegessen. Aus Wahnsinn. Vor Hunger. Die Leichen. Wegen Leichenessen wurden auch Gefangene erschossen. Von mir auch. Ja. Weil sie die Leichen ihrer verhungerten Kameraden aßen. Ich muss betonen, dass 80 Mann nicht für 60.000 Kriegsgefangene sorgen konnten. Wir waren überfordert. Das stimmt. Möglichst viele Kriegsgefangene. Dann löst sich das Problem von selbst. An den Zaun und baten darum, erschossen zu werden. Ja, ich war der Lagerleiter. Hess, Franz, 36 Jahre, Angehöriger des Sonderkommandos 8, von Beruf Schmied. Mittmann, Bruno, 44 Jahre, Gendarmeriewachtmeister, von Beruf Bauer und Gastwirt. Hess. Am 6. und 7. Dezember 1941 führten wir eine Aktion im Krankenhaus in Nowinki durch. Mittmann. Ich nahm nur an der Erschießung der 100 Patienten im Krankenhaus von Nowinki teil. Wir fuhren mit 3 LKWs zu diesem Krankenhaus und haben ca. 100 auf die LKWs geladen. Sonst haben wir in dem Krankenhaus nichts gemacht. Dann fuhren wir sie hinter die Stadtgrenze von Minsk. An der Vergasung der anderen Patienten habe ich nicht teilgenommen. Dort haben wir sie dann erschossen. Ich habe nur die 100 Patienten erschossen. Da waren schon 6 bis 8 Gruben vorbereitet. Sonst haben wir in dem Krankenhaus nichts gemacht. Meine mir erteilte Aufgabe war, Wache zu stehen. Etwas entfernt vom Erschießungsort. Damit andere unsere Arbeit nicht beobachten. Das stimmt. Auch um zu verhindern, dass welche fliehen. Ja, die Flüchtenden habe ich erschossen. Das trifft zu, das kam vor. Das war im Mai 43. Da machte ein Bauer auf einer Wiese Heu. Nein, diese 100 Kranken haben nichts gegen die Wehrmacht gemacht. Jakobsen und Treide haben diesen Bauer aufgehängt. Ich habe ihn nicht gehängt. Man sprach darüber, dass sie unwertes Leben waren. Ich habe ihm nur die Hände gebunden. Das weiß ich nicht. 5 Tage lang hing er. Darüber haben wir nie gesprochen. Zur Einschüchterung der Bevölkerung. Ende Juli 1941 waren wir wieder in Minsk. Im März 1943 fuhren wir zum Dorf Lipki. 4 Tage hat die Aktion gedauert. Es hieß, die Bewohner hätten Kontakt mit den Partisanen. In Minsk. 18.000. Ja, aus dem Ghetto. Ob das stimmte, weiß ich nicht. Aus dem Ghetto in die Gaswagen. Unterscharführer Reza hat das behauptet. Ja, das habe ich gemacht. Während der Fahrt. Kohlenmonoxid, ja. Woher er diese Angaben hatte, weiß ich nicht. 10 Minuten. Wir haben die Bewohner erschossen, die Leichen in einem Holzhaus zusammengelegt und dann das Dorf niedergebrannt. Wenn es nicht richtig funktionierte, 15 Minuten. Das hat stattgefunden. Erschossen und in Gaswagen. 18.000. Teils, teils. Soweit mir bekannt ist, 3 oder 4. Bevor wir alles anzündeten, haben wir noch die Wertsachen und das Vieh erfasst. 3 oder 4 Gaswagen. Die fuhren immer hin und her. Wir haben vom Morgen bis zum Abend gearbeitet. Und am Abend hat man uns abgelöst. 5 bis 6 Touren pro Tag. Ich habe ihn gefragt, wie diese Gaswagen funktionieren. Auspuffgase des Motors in den dicht abgeschlossenen Laderaum des Wagens. Im Ganzen wurden etwa 200 bis 250 Menschen verbrannt. Herf Eberhard, 58 Jahre, Kommandeur der Ordnungspolizei in Minsk. Herf. Meine Aufgabe hat darin bestanden, das Ghetto von außen zu bewachen. Mittmann. Wir haben sie nicht gezählt. Hess. Das stimmt. Am 10. oder 11. Dezember 1941 im Minsker Ghetto. Am 10. oder 11. Dezember 1941 hat unser Sonderkommando 2000 Personen, Kinder, Frauen, alte Leute. Ich musste ausrechnen, wie viele Wachen dafür notwendig sind. Nein, ich war dort nicht 2 Jahre, nur 16 Monate. Ja, wir sind morgens zusammen mit Burgdorf zum Minsker Ghetto gefahren und luden die Menschen auf unsere LKWs. Mit der Erschießung selbst hatte ich nichts zu tun. Wir sagten ihnen, wir fahren sie zur Arbeit oder ins Bad. Ja, ich habe das alles nach Anweisung von Unterscharführer Reese ausgeführt. Die hat der SD durchgeführt. Ich habe nur zusätzliche Polizeikräfte zur Verfügung gestellt. Wir holten die Menschen aus den Häusern und luden sie auf unsere LKWs. Viele Juden versuchten der Erschießung zu entgehen, indem sie aus dem Ghetto herausrannten. Aber da standen meine Leute und haben sie zurückgeprügelt. Ich wurde in der Polizeischule in Bunzlau ausgebildet. Warum die erschossen wurden, weiß ich nicht. Ich persönlich habe an dieser Aktion nicht teilgenommen. In diesem Ghetto in Minsk waren noch viele Juden aus Frankfurt am Main. Ich hatte da einige Bekannte darunter. Ich wollte da nicht gesehen werden. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Selbst habe ich gar nichts gedacht. Nach dieser Aktion fand im Ghetto noch eine Vernichtungsaktion statt. Ich war Soldat. Ich bekam meine Anweisungen, meine Befehle. Und die musste ich ausführen. Dafür wurde mir befohlen, 2 Kompanien bereitzustellen. Ich habe diese Kompanien bereitgestellt. In die NSDAP trat ich ein, weil ich ein Deutscher bin. Bei dieser Aktion 6.000. Ja, nur deshalb. Ich war Schmied. Zusammen mit der Aktion davor 12.000. Stellmacher. Ich liebte meinen Beruf. Ich ging schon 1906 zum Militär. Schon 1932 trat ich in die NSDAP ein. Ich war sehr froh, dass es einen so guten Menschen wie Hitler gab, der uns befreit hat und das Rheinland befreit hat. Mit dem Programm der NSDAP war ich völlig einverstanden. Nein, ich habe die Nationalsozialisten nicht unterstützt. Ja, ich habe mitgeholfen, ihr Programm in die Tat umzusetzen. Mir waren 15 Polizeibataillone unterstellt. Ich wusste, dass meine Polizeitruppen die russische Bevölkerung nicht besonders gut behandelten. Koch, Hans, 31 Jahre, Führer der Sicherheitspolizei und des SD, Polizeiinspektor. Und Eick, Paul, 48 Jahre, stellvertretender Ortskommandant von Orscha. Eick. Von der geheimen Feldpolizei erhielt ich gewisse Berichte. Koch. Wenn Menschen zur Vernichtung bestimmt wurden, befahl ich, sie in die Gaswagen zu bringen. Ich leitete auch selbst das Ausladen der Leichen aus den Gaswagen und gab Anweisungen, sie in die Gruben zu werfen. Ich beschäftigte mich mit der Aufdeckung von Partisanen und ihren... Ich habe persönlich befohlen, diese 30 Personen aus dem Gefängnis zu holen, über alle von mir aufgedeckten sie ausziehen zu lassen und sie dann in die Gaswagen zu schaffen. Später diese Menschen festnahmen. Das waren Kommunisten, die wir in der Umgebung von Ajol und Oscha festgenommen hatten. Wie viele Berichte ich an die Gendarmerie gab, habe ich vergessen. Ich war das ist korrekt. Der Vorschlag zur Vernichtung dieser Menschen ging von mir aus. Zu kontrollieren, im Gefängnis für Ordnung zu sorgen. Ja, von Erlinger. Er gab die Anweisung, dass die Leichen aus den Massengräbern herausgeholt werden müssen, damit später die Rote Armee nicht feststellen kann, wie viele wir liquidiert haben. Dabei wurde auch eine Anleitung mitgegeben, wie die Leichen verbrannt werden müssen. Ja. Ich war einige Zeit arbeitslos. Ich wohnte in einem Dorf. Es ging uns sehr schlecht. Ja, die Russen, die die Leichen aus den Gruben holten und sie verbrannten, haben wir später auch erschossen und verbrannt. Ich hoffe, dass ich für meinen Eintritt in die Partei wieder Arbeit bekomme, Geld verdiene. Für meine Familie. In der Umgebung von Orscha und Borisow wurden von unserem Kommando ca. 6000 Leichen verbrannt, mit der Aufdeckung von Partisanen und ihren Verbindungsleuten, die meine Gestapo und von Personen, erschossen hat. Die deutsche Einrichtungen sabotierten. Das war ein Geheimbefehl. Habe ich ein absolut geheimer Befehl. An der Verbrennung der Leichen habe ich selbst teilgenommen. Habe ich keinen einzigen Menschen festgenommen. Damit die Rote Armee nicht sehen kann, wie viele wir liquidiert haben. Ich war nicht der Gefängnisleiter. Alle Leichen wieder ausgraben und verbrennen. Die Aufgabe, das Gefängnis in Orscha zu kontrollieren. Die Gefangenenkommandos, die das machten, haben wir nach Beendigung jeder Aktion ebenfalls erschossen und verbrannt. Bewacht wurde das Gefängnis von der Gendarmerie. Am 24. Juni 1941 sind wir über die russische Grenze marschiert. Langguth, Karl, 47 Jahre, erster Lageroffizier. Von Beruf Polizeibeamter, Gestapo. Die kamen erst später, im Mai. Das war 1942, als die Kämpfe um Wjasma und Brjansk stattfanden. Circa 6000 Kinder, im Alter von 10 bis 15 Jahren. Im Kriegsgefangenenlager, das trifft zu. Bei uns waren noch Frauen gefangen. Die Kinder kamen mit den Zügen, mit denen die Kriegsgefangenen gebracht wurden. 250 sind gleich bei uns gestorben. Da war eine Gruppe von Gefangenen, die sich um die Beseitigung der anfallenden Leichen kümmerte. Die haben sie aus dem Lager geschafft. Solche Fälle hat es bei uns gegeben. Nicht oft, aber es kam vor. Wir dachten, er sei tot. Da kam er nackt zurück ins Lager. Er muss aus der Grube herausgekrochen sein. Ich habe das Erschießungskommando immer wieder ermahnt, besser zu arbeiten, damit sowas nicht wieder vorkommt. Das ist hin und wieder passiert. In Lager 1 und 2. Dass da Leute nackt aus den Gruben zurückkamen. Mein Vater war Verkäufer. Von 1923 bis 1932 arbeitete ich bei der Polizei. Ich war in Leipzig Polizeibeamter. Ab Januar 1933 arbeitete ich bei der Kriminalpolizei. Ich wollte Polizeioffizier werden. Das Programm der NSDAP kannte ich nicht. Mein Kampf habe ich nicht gelesen. Koch, Hans, 31 Jahre, Führer der Sicherheitspolizei und des SD, Polizeiinspektor. Bruno, 44 Jahre, Gendarmeriewachtmeister, von Beruf Bauer und Gastwirt. Mittmann. Vor dem Krieg war ich Hotelpächter. Das Hotel brachte mir 300 Mark im Monat. Koch? Darunter waren auch Frauen und Kinder. Sie waren Kommunisten. Am Ende meiner Ausbildung darunter war ich waren auch Frauen und Kinder. Sie waren Kommunisten. Wir haben unseren Dienst getan. Darunter auch Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren. Insgesamt über 2000 Personen. In Ariol. Erschossen, ja. Vor dem Krieg war ich Hotelpächter. Wir hatten unser Prinzip, dass auch Kinder vernichtet werden müssen. Ja, ich selbst habe auch 3 Kinder. Ein Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre. Wir haben unseren Dienst getan. Ich nahm an allen Erschießungen teil, die von meinem Kommando durchgeführt wurden. Mit dem Parteiprogramm machte ich mich 19. Ich habe persönlich die Anweisung zum Erschießen gegeben. Mein Kampf habe ich nicht. In 500 Fällen habe ich persönlich erschossen. Das ist korrekt. 500 Personen habe ich von diesen 2000 selbst liquidiert. Am Ende meiner Ausbildung. Bei den Erschießungen habe ich immer die ersten 3 bis 5 Personen persönlich erschossen, um den Soldaten ein gutes Vorbild zu sein. Mit dem Parteiprogramm machte ich mich 1940. Gemäß meiner Position als Führer des Sonderkommandos musste ich an den Erschießungen teilnehmen. Ja, zu diesen Erschießungen ging ich stets in einem ganz normalen Zustand. Ich nahm keinen Alkohol, keine Drogen. Ich war ganz normal. Wir haben unseren Dienst getan. Hess, Franz, 36 Jahre, Angehöriger des Sonderkommandos 8, von Beruf Schmied. Herf, Eberhard, 58 Jahre, Kommandeur der Ordnungspolizei in Minsk. Hess. Sie mussten sich vor mir niederknien. Und dann in den Nacken. Herf. Bandenkampf. In den Kopf. Das war meine Arbeit. Armeepistole. Säuberung. 08. Befriedung. Genau kann ich es nicht mehr sagen. Ordnungspolizei. Bereitstellung. Überholung von Dörfern. Mit unserem Sonderkommando. Der Erde übergeben. Genau wie in Dolginova. Kann ich nicht sagen. In der Scheune. Durchgeführt. Das weiß ich nicht mehr. Planmäßige Durchführung. Im Winkel von 45 Grad. Auch nach Dienstschluss. Ich habe sie nicht gezählt. Normal. Ganz normal. Keine Ahnung. Meine Beförderung. Wenn wir nicht genug. Im gewissen Sinne. Keine Ahnung, was die begangen haben. Ich war seit 1942 nicht mehr mit diesem Krieg einverstanden. Mit meinen Kameraden habe ich darüber nicht gesprochen. Ich kämpfte dagegen und versuchte, wo es nur ging. Nichts Besonderes. Im gewissen Sinne war ich gegen Hitler, ja. Danach habe ich nicht gefragt. Meine Beförderung zum General war eine ganz normale Beförderung. Ich persönlich interessierte mich nicht dafür. Hätte man meine damaligen Briefe geöffnet, man hätte mich in den Gestapo-Keller gesteckt. Wenn wir nicht genug Mann zum Einsatz hatten, uns hat immer jemand ausgeholfen. Kameraden. Koch, Hans, 31 Jahre, Führer der Sicherheitspolizei und des SD, Polizeiinspektor. Mein Vater war Fotograf. Zuerst hatte er einen eigenen Laden. Dann arbeitete er im Innenministerium. Ich besuchte die Realschule. Dort wurde ich hinausgeworfen. Dann arbeitete ich als Friseur, aber das gefiel mir nicht. Ich bekam zu wenig Geld für meine Arbeit. Als ich 18 war, trat ich in die Hitlerjugend ein. 1934 absolvierte ich eine Schulung bei der Geheimpolizei. Wir wurden dort auf den Krieg gegen Russland vorbereitet. 1936 bis 38 aktiver Militärdienst. Bei der Gestapo versprach man mir einen hohen Lohn und schnelle Beförderung. Deshalb bin ich zur Gestapo gegangen. Mein Vater im Innenministerium hat mir geholfen, zur Gestapo zu kommen. Ich habe die Hochschule des Innenministeriums absolviert. Dort wurde ich zum Verwaltungsbeamten ausgebildet. Bei der Gestapo hat man uns gelehrt, alles zu vernichten, was sich uns in den Weg stellt. Man sagte uns, dass wir Juden und Kommunisten vernichten müssen. Ich wollte mir ein Vermögen anschaffen. In der Nähe von Arjol gab man mir einen Gutsbesitz, wo ich meine eigenen Pferde und eigene Diener hatte. In Deutschland hätte ich mir das nicht leisten können. Ich wollte kein Armutsleben führen. Ich wollte besser leben und fühlte, dass ich zu etwas Größerem berufen bin und dazu die Fähigkeiten hatte. Ich wollte ein großer Herr sein, großen Einfluss haben, ein großes Grundstück, viele schöne Frauen. Ich wollte Geld haben und nicht mehr dafür arbeiten müssen. Vormittags auf die Jagd gehen, ausreiten und immer wunderschön die Abende verbringen. In Deutschland hatte ich nur ein paar Mark Monatsgeld, eine kleine Wohnung und keinen Einfluss. Nur ein einziges Mal habe ich von all dem Beutegut ein goldenes 5-Rubel-Stück für mich eingesteckt. Sonst habe ich nie etwas genommen. Meine besonderen Interessen sind Politik und Kunst. Ich heiße Hans Koch, geboren 1914 in Stuttgart. Ich heiße Eberhard Herf, geboren 1887 in Krefeld. Ich heiße Franz Hess, geboren 1909 in Kostial, Sudetenland. Ich heiße Karl Langguth, geboren 1898 in Leipzig. Ich heiße Bruno Mittmann, geboren 1901 in Hennersdorf, Schlesien. Ich heiße Paul Eick, geboren 1897 in Werder. Sie hörten Der Dienst von Paul Kohl. Es sprachen Bruno Mittmann, Martin Semmelrogge, Franz Hess, Joachim Jung, Karl Langguth, Detlef Jakobsen, Hans Koch, Detlef Kügo, Paul Eick, Walter Gontermann, Eberhard Herf, Joachim Notke, Sprecherin Andrea Kopsch. Ton und Technik Werner Klein und Karin Beaumont. Regieassistenz Ute Eckelkamp. Regie Stefanie Hoster. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks 1991. Deutschlandradio Berlin, Wortspiel. Hier noch eine Information zu dem Hörspiel, das Sie eben hörten und das auf Dokumenten aus dem Archiv der ehemaligen Sowjetunion beruht. Der Prozess in Minsk kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs endete mit Todesurteilen. Die Angeklagten wurden, zusammen mit 8 anderen Angehörigen der deutschen Wehrmacht und der deutschen Polizei, nach Abschluss des Prozesses in der Trabrennbahn von Minsk gehängt. Es war am 30. Januar 1946, also sicher nicht ohne Absicht, genau 13 Jahre nach dem Tag der sogenannten Machtergreifung, der sich in diesem Januar nun zum 70. Mal jährt.